WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 5050. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir bitten, die kleine Verspätung zu entschuldigen. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin, mein erster Gast heute Nacht ist die Charlotte, 59. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist. So. Ich bin auch froh, mal durchgekommen zu sein. Ja. Und viele andere sehe ich deine Sendung schon viele, viele Jahre. Und gerne. Mhm, ich möchte mich zu dem Thema anonymer Sex, habe ich mich gemeldet. Ja, sehr gerne. Und da hatte ich so meine Geschichte. Ja, leg mal los, ich bin interessiert und gespannt. Ich hatte vor vielen Jahren ein Blind Date im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Das heißt, ich habe ein männliches Wesen per Telefon kennengelernt. Wir haben uns gut unterhalten. Mhm. Also vorher und dann, eine Kontaktanzeige oder? Ja, also es gab mal so eine Single-Börse telefonisch. Ach so, okay, ja. Wo man Single-telefonisch kennenlernen konnte. Ja. Und da haben wir uns ganz nett unterhalten und war sehr spannend. Und dann haben wir über Blind Dates gesprochen und dann haben wir uns so ausgemalt, wie das ist, so sich gar nicht zu sehen, sondern mit verbundenen Augen sich zu begegnen. Und ja, und das haben wir dann in der Nacht oder an dem späten Abend. Hallo? Jetzt, wo es spannend wird, bricht die Leitung weg. Das ist ja wohl, der Teufel drin hier. Dann müssen wir die Charlotte aber nochmal versuchen anzurufen. Und ich höre aus meiner Regie, dass sie gerade in dieser Sekunde angewählt wird. Und ich hoffe, dass sie jetzt schon wieder da ist. Charlotte? Ja. Ja, was war los? Ich weiß es nicht. Plötzlich war... Du warst weg. So, ja, also ihr habt euch an dem Abend unterhalten und habt für den gleichen Abend noch entschieden, wir machen dieses Blind Date, ohne uns zu sehen. So, wie ist das genau abgelaufen? Also, er hat mir die Adresse gesagt. Das war dann zufälligerweise auch in deiner Nähe? Ja, ja, das war in der gleichen Stadt. Ja. Und dann haben wir besprochen, ich wollte nicht, dass er zu mir kommt. Dann habe ich gedacht, gut, dann fahre ich dahin und nehme mir eine Augenbinde mit. Und wir haben das versprochen, dass wir uns im Treppenhaus dann, also ich binde mir die Augen zu, er verbindet sich die Augen und die Wohnung, der Flur ist auch dunkel und dass man sich einfach nur erstmal hört und ja, dann weiterer einfach guckt, was so passiert. Also der wohnt ja in einem Mietshaus, in einem Mehrfamilienhaus. So, jetzt klingelst du unten bei ihm. Ja. Da kannst du ja unten noch nicht mit der Augenbinde stehen. Nee, dann gehe ich hoch in die erste Etage. Du wusstest, dass er in der ersten Etage wohnt? Ja, das hat er mir gesagt. Ja. So, jetzt steht er wahrscheinlich nicht an der Tür. Nee, ich klingel wieder, ja, verbinde mir die Augen und dann... Also da muss man ja auch ehrlich sein, das waren wir beide dann auch. Wir wollten das beide so testen, dass man auch nicht mogelt. Und er hat sich dann auch, er war auch mit verbundenen Augen und dann hat er mich... Bist du sicher? Bist du sicher? Nicht, dass er da so stand, dass er dich volle Kanne nein, anguckt? Nein, das nicht. Ich habe so ein bisschen gelinst. Also das wollte ich gerade sagen. Hast du sie dir richtig verbunden? Nee, offensichtlich nicht. Du kannst so ein bisschen durchblinden. Aber ich hatte mir so natürlich so ein bisschen Sicherheit... wollte ich schon haben. Du hast so unten durchgeguckt, wenn man... Ja, genau. Ja, okay. War die Wohnung dunkel? Ja. Mhm, gut. So, jetzt hat er dich reingelassen? Ja. Nochmal Zwischenbemerkung. Eigentlich sollte man es bitte, bitte nicht machen, weil es zu gefährlich ist. Ich weiß. Unglaublich gefährlich. Wir haben neulich auch schon mal so einen Fall gehabt oder so einen ähnlichen Fall, hat mir auch schon mal eine Anruferin erzählt. Das ist wirklich verdammt gefährlich. Aber bei dir ist es gut gegangen. Erzähl mal weiter. Ich habe meiner Freundin natürlich Bescheid gesagt und mein Herz saß natürlich eher in der Hose als woanders. Ich war aufgeregt und hatte natürlich schon auch ein bisschen Bedenken. Mhm. Aber das war die Spannung überwiegte und dieses Neue und der Reiz. Als du dann vor der Tür standest mit den verbundenen Augen, hat er dich wahrscheinlich reingebeten. Hast du ihn da schon angefasst? An den Händen, ja. War er? Er musste mich ja, ich kannte ja die Wohnung nicht, ich wusste ja nicht, wo es hingeht. Er kennt ja seine, hat mich dann ins Wohnzimmer geführt. Ins Wohnzimmer, nicht ins Schlafzimmer. Nö, ins Wohnzimmer. Ja. So, jetzt steht ihr beiden Hübschen da im Dunkeln mit verbundenen Augen im Wohnzimmer. Wie ging es weiter? Dann habe ich auf dem Sofa gesessen. Mhm. Irgendwie hat er mich, oder ich denke mal, dass ich, er hat mich jedenfalls gebeten, da mich hinzusetzen und ich habe es gefühlt, das war so ein, ich denke mal, das war ein Sofa und er hatte, glaube ich, die Wohnung war nicht sehr groß, aber ich konnte ja nicht viel sehen, ich hatte ja nur, wie gesagt, dieses Tuch um und es war alles dunkel und dann haben wir erzählt und das war echt spannend. Also so, es war nett. Ach so, es wurde erstmal erzählt. Es ging nicht gleich zur Sache. Naja, die sind ja nicht gleich übereinander hergefallen. Naja, ich weiß ja nicht, wie er drauf war. wurde auch was zu trinken angeboten? Ja, natürlich, ja klar. Was dann gewisse Fummelei war, ne? Bis das eingegossen aber, war oder hingestellt. Ja, natürlich. Aber das, und dann haben wir, dann haben wir uns natürlich auch, dann fing das Befühlen an, nicht? Das war natürlich ganz spannend. So, und dann haben wir auch. Dann kam er sicher zu dir auf die Couch, ne? Das kann ja, ich, ja. Genau. Mhm. Dann haben wir uns geküsst und irgendwie war das echt spannend, muss ich sagen. Also. Ja. Und dann? Dann ging es natürlich immer weiter. Die Spannung stieg, die Erotik auch, das knisterte natürlich und dann hatten wir auch Sex. Irgendwann saßt ihr beide nackig auf dem Sofa. Wahrscheinlich. Fast. Also so und wie das halt geht, wenn man mit verbundenen Augen. Ja. Und dann also es ist alles dann in diesem Wohnzimmer passiert. Ihr seid nicht nochmal in ein anderes Zimmer. Nein. Dann gab's Sex. Mit allem drum und dran. Naja. Also ich würde mal sagen, es war keine lange Nummer, es war einfach kurz und heftig und schön und irgendwie. Also schön war es. Ja. Es war schön und es war auch es war geil. Ja. Leidenschaftlich. Ja. Mhm. Doch, leidenschaftlich. Es war geil, es war einfach gut. Und dann haben wir darüber anschließend überlegt, machen wir jetzt die Augenbinden ab oder nicht? Genau, wie macht man das dann? Haben wir nicht gemacht. Ah, sehr gut. Das hätte das Ganze vielleicht entzaubert. Gott im Himmel, wer weiß, wer vor dir gesessen hätte. Ja, genau. Diese Befürchtung hatte ich auch irgendwie. Du konntest du ihn ja fühlen. War er denn vom Fühlen? War gut. War in Ordnung. Aber er war nicht sehr groß. Und das habe ich gemerkt. Aber sonst war alles in Ordnung. Also so. Wie hat er gerochen? War jetzt nicht. War gepflegt? Gut. Ja, es war nichts Unangenehmes. Und dann haben wir das besprochen, habe ich gesagt, nein, ich möchte jetzt gehen. Ich war ja auch aufgeregt und Gott, also das war ja schon irre, was ich da gemacht habe im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hat er dich wieder zur Tür gebracht. Ja, genau. Und draußen? Und dann habe ich die Binden im Flur abgenommen, als er die Tür geschlossen hat und bin runtergegangen und zu meinem Auto und er hat einen Balkon zur Straße und ich habe seine Silhouette gesehen am Fenster. Wurde das nochmal wiederholt? Ja. Wir haben dann telefoniert und fanden das beide unheimlich erregend und anregend und aufregend und haben gesagt, wir möchten es nochmal. Und das haben wir auch gemacht. Das lief ähnlich ab. Und dann hatten wir wieder überlegt, nehmen wir die Binde jetzt ab, möchtest du? Und da habe ich gesagt, nein, ich möchte das nicht, weil der Zauber dann wirklich weg ist. Und ich hatte auch langsam, ich hatte wirklich Bedenken, dass ich dann wirklich vielleicht mich erschrecke oder ich weiß es nicht. Ich hatte jedenfalls, ich habe gedacht, nein, ich möchte es nicht. Mhm. Wir haben telefoniert und dann habe ich aber, das war wirklich, er war sehr sympathisch, kann ich nicht anders sagen, aber ich würde ihn nie irgendwie erkennen draußen. Also ich wüsste nicht, wenn er jetzt neben mir steht beim Bäcker oder so, ich wüsste nicht, dass er es ist. Dann ist es bei zweimal geblieben. Ja. Er wurde dann, wir hatten dann überlegt, uns nochmal zu treffen und man darf es aber nicht überstrapazieren. Mhm. Ich wollte das eigentlich auch als Geschichte so stehen lassen. Mhm. Und als schöne Geschichte und als als mit dem besonderen Zauber. Und der hatte dann aber auch Krankheitsprobleme, er hatte eine OP vor sich und dann verlief das im Sande. Also dann durfte er auch erstmal eine Bandscheiben-OP und dann war das ja sowieso. Da war erstmal nicht so viel mit Sex und Beweglichkeit und so. Wie alt wart ihr beide damals? Also ich war 36 oder 37. Mhm. Und ich glaube, er war etwas älter. Ja, was er dir so ich gesagt hat. Ich meine so 45 oder so in dem Dreh. Wollte er eigentlich, du hast gerade gesagt, dass du wolltest nicht, dass das Licht angemacht wird und die Augenbinde abgenommen wird. Wollte er das schon? Ja, ja er wollte schon. Mhm. Aber er hat es respektiert. Also, und ich denke, es ist... Da bist du wirklich an einen guten Mann gestoßen, glaube ich, ne? Der da respektvoll... genau in deinem Sinne auch mit umgegangen ist und ihr habt es so genommen, wie es kam und das war gut so. Es war eine besondere Geschichte, ich denke für ihn auch, also für mich auf jeden Fall, die werde ich nie vergessen, aber ich würde es nie wieder tun, also das war spannend und toll, aber das ist gut gegangen, aber ich denke, wie gesagt, man kann auch Pech haben. Ne? Absolut. Ich danke dir, Charlotte, dass du uns die besondere Geschichte erzählt hast. Und das ist nun wirklich anonymer Sex. Anonymer geht's nicht mehr. Nee, das stimmt. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, gleichfalls. Tschüss. Also, danke. Tschüss. 0800 220 5050 unsere Nummer. Mailen könnt ihr auch unter domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte nicht zu lang mailen und nicht eure Telefonnummer vergessen. Hier ist Achim. Achim ist 48. Guten Morgen, Achim. Ja, hallo. Hallo, Achim. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ja, schwer zu beschreiben, aber ich versuche es mal so auszudrücken, dass ich mir langsam von unserem Staat eine Reformierung des Strafrechts erhoffe. Warum erhoffst du dir das? Ja, das kann ich dir genau sagen. Das hängt damit zusammen, dass ich im letzten, kurz vor Weihnachten, im Dezember, erfahren musste, dass meine Schwester von unserem Erzeuger, sorry, ich kann den nicht Vater nennen, im Alter von 12 bis 18 Jahren vergewaltigt wurde. Das liegt jetzt sehr lange zurück. Das ist richtig, ja. Und ich habe es nur im Prinzip gesehen, ja, nenn es Glück oder Unglück, ich habe es zufällig erfahren, weil der heutige Lebensgefährte meiner Schwester davon Kenntnis erlangt hat. Mhm. Und er wusste, dass meine Tochter dorthin fährt. Mhm. Und er fühlte sich moralisch verpflichtet, mir das mitzuteilen. Sehr richtig. Ja, natürlich, sehr auf richtig. Jeden Fall. Ja. Ich war ihm auch sehr dankbar dafür. Ja. Und mich halt zu warnen, was da passiert. Ich meine, diese Warnung die Warnung hätte eigentlich deine Schwester aussprechen müssen. Ja, das ist wohl wahr. Bedauerlicherweise. Wie alt ist denn dein Kind? Meine Tochter ist mittlerweile auch 18. Und na gut, die wird dann ihr ganzes Leben immer wieder bei dem Opa gewesen sein. Naja, nicht ganz. Wir sind erst 2005 nach Deutschland zurückgekehrt. Ja, immerhin. Ich war international beschäftigt, aber nichtsdestotrotz, also meine Schwester hat etwas getan. Sie ist 2005 zu meiner Erzeugerin hin und hat sie mit der Wahrheit konfrontiert. Mhm. Die einzigste Reaktion dieser Mutter war, warum hast du denn da überhaupt mitgemacht? Mhm. Dieser Mutter, und, das ist auch deine Mutter, ne? Richtig, genau. Mhm. Und es hat sich dann halt relativ schnell herauskristallisiert, dass sie, also diese Mutter, ganz genau Bescheid wusste über das, was da passiert. Und sie hatte sie halt dann damit bedroht, dass etwas Schlimmes passieren würde, wenn meiner Tochter etwas geschehen würde, was aber natürlich nicht ausgereicht hat, wenn man selber derartige Erfahrungen gemacht hat. Allerdings. Aber ich hoffe, dass es gut gegangen ist, dass nichts passiert ist. Ja, Gott sei Dank. Und das glaubst du deiner Tochter auch? Du hast offen mit ihr gesprochen. Wir haben ein sehr inniges Verhältnis. Ja. Ich hatte mich eigentlich bei der Erziehung meiner Erzeuger immer selber als Opfer gesehen. Dadurch, dass ich zum Teil schwer misshandelt wurde. Das heißt, deine Erinnerungen sind dann die Eltern auch sehr schlecht. Ja, auf jeden Fall. Also psychisch gesehen war es ein absoluter Horrorauftritt und auch körperlich wurde ich durch ihn mit allen möglichen Mitteln gezüchtigt. Also das, was man eigentlich keinem Kind wünscht. Seid ihr die dann einen jedoch Erkenntnis darüber erlangen musste, was meine Schwester erlebt hat, wovon ich überhaupt nichts mitbekommen habe. Da rückte natürlich mein eigenes Schicksal gegenüber den beiden sehr stark in den Hintergrund. Seid ihr die einzigen Kinder? Ja. Ja. Weil welche Erklärung hast du, Achim, dass deine Schwester sich dir nie anvertraut hat? Ich kann es wirklich nicht sagen. Das Traurige an der ganzen Geschichte ist, wie sich im Nachhinein herauskristallisiert hat, wusste es im Prinzip jeder, nur ich nicht. Wie, was heißt jeder? Ja, also so wie mir das dann auch durch meine Schwester kommuniziert wurde, jeder ihrer vorausgegangenen Freunde, Lebenspartner, Vater des Kindes und so weiter und so fort, der wusste Bescheid. Aber sie fährt ja auch heute noch dorthin, also sie hält immer noch Kontakt zu denen. Sie fährt auch mit ihren eigenen Kindern dorthin? Oder ist mit ihren eigenen Kindern dorthin gefahren? Mit ihrem eigenen Kind, sie hat einen Sohn. Ich gehe mal davon aus, wenn das, so wie du es gerade beschrieben hast, dass deine Schwester nie eine Anzeige erstattet hat, das hättest du ja mitbekommen. Und das ist genau der Punkt. Das ist die ganz, ganz große Tragödie in dieser Geschichte. Denn als ich letztendlich im Dezember davon erfahren habe, habe ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Ich bin zu Anwälten gegangen, ich habe den Weißen Ring kontaktiert, ich war bei der Polizei. Es ist erschreckend. Wie ist in diesem Fall die Rechtslage? Du bist ja sehr gut informiert. Tja, es ist den Menschen völlig egal. Was wäre denn, wenn deine Schwester jetzt Anzeige erstatten würde? Da passiert gar nichts. Nichts. Null. Und zwar ist es so, die Rechtslage ist die, dass bei schwerstem sexuellen Missbrauch die Verjährungsfrist erst mit dem 18. Lebensjahr einsetzt. Das bedeutet, wenn zum Beispiel ein Kind durch den Vater mit 13 Jahren missbraucht wird und es handelt sich um einen schweren sexuellen Missbrauch, dann beginnt die Verjährungszeit mit dem 18. Lebensjahr. Aber beträgt die Verjährungszeit nicht 30 Jahre? Das wäre ja schön, Domian. Die Verjährungszeit beträgt normalerweise 10 Jahre und kann um maximal 10 Jahre verlängert werden. Das heißt, mit 38 waren sie dann endgültig safe. Und das haben meine Erzeuger sie auch richtig gut spüren lassen. Denn in dem Jahr, wo sie 38 wurde, hat man ihr so viel Honig um den Bart geschmiert und sie so eingelullt, dass all das, was mit einer Strafanzeige noch hätte bewirkt werden können, leider nicht stattgefunden hat. Hast du denn jetzt, nachdem du dich da so intensiv mit beschäftigt hast, hast du jetzt mal lang und intensiv mit deiner Schwester gesprochen? Ja, definitiv. Ja. Wie geht es dir denn seelisch nach all den Dingen, die damals passiert sind? Das ist sehr schwer zu beschreiben. Sie war wohl auch mehrere Jahre in Psychotherapie, die nicht geholfen hat. Das liegt aber wahrscheinlich mehr an ihr, denn wenn du darauf auf eine Psychotherapie abzielst, dann musst du dich auch darauf einlassen. Ja, natürlich. Wenn du dich nicht darauf einlässt, kannst du auch keinen Erfolg erwarten. Ja. Und bei ihr sind wahrscheinlich verschiedene Blocker da, die sie nie haben wirklich offen mit dem Psychotherapeuten reden lassen, sodass eine Aufarbeitung der Geschichte nie stattgefunden hat, was man auch über langjährigen Alkohol- und Drogenkonsum definieren konnte. Machst du ihr Vorwürfe, dass sie immer noch Kontakt zu dem Täter hat? Bedingt, weil ich der Meinung bin, dass sie das Ganze irgendwo als gegebene Situation hinnimmt, denn durch die lächerliche finanzielle Unterstützung, die ihr zum Teil durch unsere Erzeuger gewährt wird, ich glaube, sie begreift gar nicht, wie sehr sie Spielball der perversen Emotionen von den beiden ist. Weißt du, Achim, vielleicht ist auch die Tatsache, dass sie keine wirkliche intensive Therapie bisher gemacht hat, auch damit zu erklären, dass sie immer noch Kontakt zu dem Täter sucht. Ich glaube, wenn sie sich gut hätte therapeutisch behandeln lassen, wäre sie schon längst auf Distanz gegangen. Ist durchaus möglich, ja. Ja. Ist durchaus möglich, weil ich selbst weiß aus meiner eigenen Erfahrung, ich musste im 1995 meine damalige Verlobte beerdigen nach einem Suizid. Mhm. Ich habe damals mich selbst in psychotherapeutische Behandlung gegeben und nach 6 Monaten war ich wieder bereit, am Leben teilzunehmen. Ja. Nicht, dass es mir gut ging, aber zumindest die Bereitschaft, am Leben teilzunehmen, war wieder da. Ja. Und ich glaube, diesen Schritt hat sie irgendwo in ihrer Entwicklung verpasst. Lieber Achim, ich nehme deinen Anruf als Ausdruck der Empörung über die Rechtslage, dass das Ganze eben maximal dann nach 20 Jahren verjährt ist und dass man niemanden zur Rechenschaft ziehen kann, auch wenn es 30 oder 40 Jahre zurückliegt. Domian, darf ich dir einen Satz noch sagen? Bitte. Ein Polizeibeamter hatte die Traute, mir direkt ins Gesicht zu sagen, nachdem ich ihn über die Auswärtstätigkeiten meines Erzeugers informiert habe, ob nicht wenigstens mal ein DNA-Abgleich möglich wäre, um vielleicht andere Verbrechen in dem Bereich auch noch aufzuklären. Mhm. Denn es ist ja nicht die Sache, ob meine Schwester die einzigste gewesen ist, die er missbraucht hat. Genau. Seine Aussage war daraufhin, bringen Sie mir ein Opfer und dann kann ich ermitteln. Das musst du dir wirklich mal vorstellen. Der sagte im Originalton zu mir, bringen Sie mir ein Opfer und dann können wir tätig werden. Ja, das ist erschütternd, wenn man aus dem inneren Zirkel einer solchen Straftat kommt, kann ich dich komplett verstehen und kann deine Empörung unterstreichen, völlig unterstreichen, Achim. Ja. Bei uns in Deutschland werden Steuersünder zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, aber solche Menschen, die das Leben eines anderen Menschen komplett zerstören, springen der Justiz nach lächerlichen 20 Jahren von der Schippe. Und ob du es mir glaubst oder nicht, der sitzt heute da und lacht sich kaputt über die ganze Situation, weil er in seinem kranken Kopf sich als Machtperson so bestätigt fühlt, dass er damit davongekommen ist. Und ich bin wirklich der Meinung, das dürfte in einem Land wie dem unseren im 21. Jahrhundert definitiv nicht mehr stattfinden. Weil ich bin nicht jemand, der nach der Todesstrafe schreit. Ja, das habe ich schon verstanden. Ich persönlich bin der Meinung, dass eine derartige Straftat nicht verjähren dürfte. Ich danke dir sehr für deinen Anruf und dass du uns darauf auch jetzt in dieser Sendung hingewiesen hast. Vielen Dank und alles Gute dir und deiner Familie, Achim. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. So, meine Lieben, wir haben schon gleich schon wieder 1:30, 1:28 Uhr. Jetzt gibt es eine Domian Postbox. Und wir hatten ja vorige Woche das Thema Selbsttötung, Suizid. Und zu diesem Thema schreibt Helmut: Lieber Herr Domian, Ihre Meinung in Ehren, aber einer Christin erklären zu wollen, dass es keine Sünde sei, sich selbst zu töten, ist schon ein starkes Stück. Für mich ist die Sache völlig klar. Gott hat zu uns gesagt, du sollst nicht töten. Und das bedeutet natürlich auch, du sollst dich selbst nicht töten. Er hat uns das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen, mit all seinem Glück und all seinem Leid geschenkt. Der Mensch darf sich nicht zum Herrn über Leben und Tod aufschwingen. Jeder Mensch muss sein Leben so nehmen, wie es ist, auch wenn er schwerst erkrankt ist. Mit freundlichen Grüßen, Helmut. Zu diesem Thema schreibt Volker: Hi Domian, natürlich hast du vollkommen recht, wenn du sagst, der Mensch solle selbstbestimmt leben und eben auch selbstbestimmt sterben. Mir gehen die Christen, Juden und Moslems mächtig auf den Zeiger, die uns immer vorschreiben wollen, was denn nun richtig oder falsch ist. Wenn ich nicht frei über das Wichtigste entscheiden darf, was ich habe, nämlich mein Leben, dann lebe ich nicht mehr in einer freien Gesellschaft. Im Übrigen muss nicht jeder Selbstmörder, Mörder in Anführungszeichen geschrieben, seelisch oder körperlich krank sein. Vielleicht ist er einfach nur lebenssatt. So habe ich es in etwa ja auch formuliert, Volker, und das sehe ich auch so. Zum Thema Glauben schreibt Dimi. Dimi schreibt, hallo Domian, ja, jeder soll für sich entscheiden, an was er glauben soll. Aber du und jeder von uns sieht, was aus uns geworden ist, wenn wir nicht den Weg Gottes gehen. Ich kann dir mit 2 bis 3 Beispielen beweisen, dass du, lieber Domian, komplett falsch liegst mit deiner Einstellung zum Glauben. Der Mensch braucht gewisse Diktate. Zu viel Freiheit schadet. Lieber Dimi, schade, dass du jetzt nicht vor mir sitzt, dann würde ich dir sagen, lass mich mit dem Bullshit in Ruhe. Das haben wir lange, lange genug gehört, sowas. Dann möchte ich euch gerne noch 2 Mails vorlesen als Beispiel dafür, wie unterschiedlich man wahrgenommen wird oder wie unterschiedlich ich hier in der Sendung wahrgenommen werde. Sonja schreibt, hallo Domian, ich bin entsetzt, wie konservativ du geworden bist. Du forderst die härtesten Strafen für Sexualstraftäter. Du kritisierst die Finanzpolitik der armen Griechen. Du sprichst dich für immer mehr Polizeipräsenz auf den Straßen aus, Stichwort Kölner Bahnhof. Und über Flüchtlinge sagst du, sie sind willkommen, aber sie haben sich unserer Gesellschaft und unseren Gesetzen unterzuordnen. Unterzuordnen, dick geschrieben. Ich bin fassungslos. Michael schreibt, Domian, du bejubelst jeden Moslem in deiner Sendung und unterstreichst, dass Moslems bei dir sehr herzlich willkommen seien. Du faltest jeden Pegida-Anhänger zusammen und bei jeder Gelegenheit lässt du dein beschissenes SPD-Gutmenschenbild heraushängen. Und dann kommt der Satz, der immer kommt bei solchen kritischen Mails, und für sowas zahlen wir Gebühren. Pfui. Also, ihr seht, man kann es wirklich keinem recht machen, aber dass so eine Diskrepanz in der Wahrnehmung passiert, stattfindet, ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel. Ende der Postbox für heute und wir machen weiter mit Jessica, und Jessica ist 31. Guten Morgen, Jessica. Ja, hallo Domian. Hallo Jessica. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist eigentlich, mein Grund meines Anrufes ist, ich mache mir sehr, sehr große Sorgen um meinen kleinen Neffen. Der ist 2 Jahre alt und seine Mama, also meine jüngere Schwester, ist Crystal- und Marihuana-abhängig. Ach du je. Wie lange schon? Also meines Wissens ging es los so vor circa 4 Jahren. Da hatte sie dann auch einen Suizidversuch. Das heißt, sie war in der Schwangerschaft auch drauf immer wieder? Das wissen wir nicht. Sie sagt, in der Schwangerschaft hat sie nichts genommen. Wir glauben es ihr sogar, weil der Kleine gesund ist und auch nach der Geburt also völlig entzugsfrei war. Mhm. Also das war auch unsere Hoffnung, dass der Kleine ihr quasi vielleicht den Kick gegeben hat, dass sie wegkommt von den Sachen. Woher weißt du, dass sie jetzt wieder konsumiert? Anfang Januar hatte sie eine schwere Psychose. Da stand sie mit dem Kleinen vor der Haustür meiner Eltern, war völlig wirr, nicht mehr, also hat Stimmen gehört, hat Menschen gesehen, die nicht da waren, und kam dann auch einen Tag später gleich in die Psychiatrie. Mhm. Da und der Kleine? Der war in der Zeit bei meinen Eltern. Ja. Sie ist alleinerziehend? Sie ist prinzipiell alleinerziehend, hat seit einem Jahr wieder einen Lebensgefährten, der aber genauso abhängig ist wie sie. Das ist ja so, allein was du jetzt schon beschrieben hast, ist ja schon eigentlich eine Katastrophe. Dass da ein 2-jähriges Kind ist, bei jemandem, der Crystal konsumiert. Und ja. Weißt du denn, wie viel sie konsumiert? Ob sie ständig irgendwie... Das weiß ich nicht. Ich kann nur ahnen, dass es oft ist, weil sie war jetzt auch Anfang April, hatte sie wieder eine Psychose. Da war sie wieder bei meinen Eltern vor der Tür gestanden mit dem Kleinen und war auch, glaube ich, 1,5 Wochen bei meinen Eltern zu Hause. Und sie hat so alle 2-3 Tage das Haus verlassen mit der schlechtesten Laune überhaupt. Und als sie wieder kam, ging es wieder. Also von dem her sind wir davon ausgegangen, dass sie halt gegangen ist, um sich wieder Zeug zu holen. Was für ein Verhältnis hast du zu ihr? Ich hatte eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meiner Schwester, aber jetzt im Januar habe ich ihr auch gesagt, sie hat wieder gelogen und wieder gelogen und wieder gelogen und es kann so nicht weitergehen, war aber trotz allem immer wieder für sie da, habe alles versucht. Und jetzt eben, als es jetzt im April wieder losging, da war bei mir der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, mit ihr kann ich nicht mehr. Ich will jetzt, dass der Kleine da wegkommt, das ist mein Hauptaugenmerk. Aber an sie... Hast du denn, kurze Zwischenfrage, hast du irgendwas beobachtet, wie das da im Hause, im Haushalt abgeht? Kann sie den Jungen ordentlich und normal versorgen und betreuen? Also prinzipiell habe ich eigentlich immer schon gesagt, sie ist eine gute Mama. Mhm. Aber jetzt, wie sie jetzt vor kurzem auch eben da die ein, zwei Wochen bei meinen Eltern mit dem Kleinen zu Hause war, da war sie eben keine gute Mama. Also meine Eltern haben ihn zum Essen gegeben, meine Eltern haben ihn versorgt, meine Eltern haben ihn angezogen, gewaschen, in den Kindergarten gebracht, haben seinen Alltag mit ihm gelebt, mit ihm gespielt und sie hat ihn eigentlich nur weggestoßen, angeschrien und hat ihn eigentlich kaum beachtet. Mhm. Er ist halt viel zu seiner Mama, weil er merkt, der Mama geht's schlecht, das hat sie nicht gewollt, sie hat ihn immer wieder von sich weggestoßen. Wenn du oder wenn deine Eltern offen mit ihr reden über die Situation, was sagt sie? Dass sie kein Drogenproblem hat und sie versteht nicht, was unser Problem ist. Sie hat kein Drogenproblem, sie kann von heute auf morgen aufhören und Sie gibt schon zu, dass sie konsumiert. Ja, das schon. Sie sagt nur, ich habe kein Problem, weil ich jeden Tag aufhören kann. Genau, was sie natürlich nicht kann. Ja. Dein Anliegen ist jetzt, dass der Junge wegkommt von dort? Also zumindest möchten wir, dass er vorübergehend da rauskommt und meine Schwester auf Entzug und auf Therapie geht. Mhm. Wohin könnte der Junge vorübergehend kommen, gehen? Zu meinen Eltern. Das wäre meine geregelt. Die Großeltern, ja, er ist quasi bei denen mit aufgewachsen. Die ersten Monate nach der Geburt haben sie bei meinen Eltern gelebt. Mhm. Und auch so, er war jeden zweiten Tag bei Oma und Opa und hat ein absolut herzliches Verhältnis zu denen. Mhm. Wir haben auch das Jugendamt schon eingeschalten. Und, was sagen die? Die sagen, die schauen da irgendwie ganz dabei zu. Das Jugendamt hat wortwörtlich zu meinem Vater gesagt, dass es ja nicht so schlimm wäre, wenn man ab und an solche Substanzen konsumieren würde. Das kann doch nicht sein, dass das Jugendamt das sagt. Ja. Auch wenn ihr dem Jugendamt das so beschreibt, wie du es gerade beschrieben hast, dann müssen doch alle Alarmglocken schrillen. Das Problem ist, dass meine Schwester und ihr Lebensgefährte schon, also sie sind ja auch nicht dumm. Also die können sich auch schon von ihrer besten Seite zeigen. Mhm. Die Besuche vom Jugendamt waren alle angemeldet. Mhm. Vorangemeldet. Okay, also da kam kein unangemeldeter Besuch. Ja. Natürlich sieht dann auch die Wohnung dementsprechend aus. Ja. Und hat sich jetzt das Verhältnis zwischen dir und deiner Schwester, zwischen den Eltern und deiner Schwester verschlechtert, weil ihr quasi jetzt gepetzt habt und das Jugendamt mit eingeschaltet habt? Ja. Also ich habe gar keinen Kontakt mit ihr zurzeit. Mhm. Und meine Eltern eigentlich auch nicht, weil ja auch die Bösen sind, die ihr Kind wegnehmen wollen. Ja. Das heißt, was nicht der Fall ist, wir wollen ihr nicht ihr Kind wegnehmen, wir wollen einfach nur das Kind beschützen und dass sie muss wieder gesund werden. Das Kind muss einfach in einem stabilen Umfeld groß werden. Du willst, dass sie in eine Klinik kommt, dass sie eine Therapie macht, dass sie einen Entzug macht und dann möglichst in einem gesunden Zustand, in einem trockenen Zustand dann wieder ihr Leben beginnen mit ihrem kann. Kind führt. Zusammen, genau. Mit ihrem Kind zusammen beginnen kann, ja. Ja. Ja, das ist ja jetzt eine ganz missliche Lage. Ihr habt das Jugendamt informiert. Die spielen das Problem runter oder sehen das Problem nicht so. Du hast gar keinen Kontakt mehr zu ihr. Die Eltern einen sehr gestörten Kontakt. Das heißt, jetzt sind euch ja fast die Hände komplett gebunden. Außer, dass ihr nochmal trommelt beim Jugendamt. Ja gut, meine Eltern sind jetzt auch bei einer Anwältin und läuft jetzt vor dem Familiengericht auch ein Antrag aufs Aufenthaltsbestimmungsrecht, das meine Eltern jetzt einklagen. Mhm. Aber das heißt Krieg in der Familie, ne? Das ist Krieg in der Familie, ja. Aber ich finde, in dem Fall, wenn es so ist, wie du es gerade geschildert hast, ist das auch eure moralische Pflicht, sich für das Kind einzusetzen. Ja, denn das denke ich eben auch. Wer weiß, was passieren, und hinterher würde man sich Vorwürfe machen, wenn man nichts unternommen hat. Was auch für uns so komisch ist, also so schwer ist zu verstehen, das Jugendamt hat meiner Schwester zur Auflage gemacht, sie muss auf Entzug gehen, ansonsten kommt der Kleine weg. Mhm. Jetzt war sie für 7 Tage in der Klinik und hat wieder abgebrochen. Mhm. Und es passiert gar nichts. Aber Sie nehmen schon ernst, dass sie ein Drogenproblem hat? Ja, das ist Ihnen bewusst, ja. Aber trotz allem, sie spürt keine Konsequenzen. Also sie widersetzt sich der Auflage des Jugendamts. Und sie spürt aber keine Konsequenzen. Weißt du, ob das Jugendamt das jetzt schon wieder weiß, dass sie abgebrochen hat? Die wissen das, ja. Und das hat uns ja auch das Jugendamt mitgeteilt. Also, Jessica, ich finde, so schlimm das ist, weil es die Familie wirklich im Moment kaputt macht, aber ich finde es trotzdem richtig, was ihr da anstellt. Und vielleicht wird deine Schwester euch irgendwann dankbar sein für das, was ihr da tut. Weil ihr wollt die ja nicht auseinanderreißen, ihr wollt ja nur, dass sie gesund wird und stabil wieder ist für die Familie und für das Kind. Ja, und vor allem der Kleine der ist ja die ärmste Sau, auf Deutsch gesagt, in dem ganzen Spiel. Mhm. Die, wenn sich jetzt irgendwann zu viel reinpfeifen und irgendwann bewusstlos in der Wohnung liegen, dann sitzt der kleine Zweijährige daneben und schaut dabei zu. Und solche Geschichten haben wir traurigerweise schon oft genug gehört. Auch noch dazu kommt, wir glauben, dass der Kleine auch Angst hat vor ihrem Lebensgefährten. Mhm. Das waren ein paar so Sachen. Also er saß mal mit meiner Mutter im Auto und die sind durch die Stadt gefahren und waren in der Nähe, wo er wohnt. Mhm. Dann hat er angefangen zu weinen und hat gesagt, Mama, bitte nicht zu Punkt fahren. Und gut, das ist ein zweijähriges Kind. Insofern gesagt, Jessica, ich drücke euch die Daumen, dass alles im guten Sinne gelöst wird für alle Beteiligten. Mhm. Viel Glück. Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Tipps für uns? Oder können wir gerne mal gucken. Und dann ruft dich meine Psychologin, die Magdalena, mal an. Und ihr könnt noch mal reden. Vielleicht haben wir noch ein paar unterstützende Infos für euch. Das wärst du lieb. Sehr gerne. Ja? Jessica, alles Gute wünsche ich dir. Danke dir. Tschüss. Auch. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema nächste Woche, das möchte ich euch jetzt sagen. Unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche heißt Geräusche. Und ich frage euch, gibt es ein spezielles Geräusch, das euch ein etwas Bestimmtes, ein Ereignis, ein Erlebnis erinnert? Erregt euch vielleicht ein Geräusch? Zum Beispiel das Klackern von Schuhen oder irgendetwas. Und habt ihr ausgefallene Lieblingsgeräusche? Ihr könnt uns eure Lieblingsgeräusche auch schicken. Dann können wir vielleicht das eine oder andere hier einspielen während der Sendung nächste Woche Mittwoch. Das Thema heißt Geräusche. Was verbindet ihr mit bestimmten Geräuschen? Wenn ihr gerne mit mir darüber reden wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft nächste Woche vor der Sendung oder während der Sendung an. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht heute am Freitag und ich begrüße sehr herzlich noch eine Jessica heute. Nämlich. Hallo. Hallo, Jessica, 17 Hallo. Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Jessica, weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an, weil meine Mutter verstorben ist und ich darüber noch gar nicht richtig hinwegkam, weil die Geschichte auch sehr lang ist und. Wann ist denn deine Mutter verstorben, Jessica? Meine Mutter ist am 2.10.2012 verstorben. Und das liegt ja nun schon 4 Jahre zurück. Da warst du ja noch ein Kind sozusagen, als das passiert ist. Genau. Woran ist deine Mutter verstorben? An Herzversagen und sie hat auch 300 Kilo gewogen. Sie hat auch sehr schlecht gegessen, also sie hat halt auch Fastfood gegessen, hat sich nicht bewegt, sie war auch sehr depressiv, sie hat die Tabletten nicht genommen, computersüchtig, also das waren so die Punkte. 200 Kilo ist ja unglaublich viel. Das heißt, hast du deine Mutter nur so in dieser Fülle kennengelernt? Also sie hatte schon mal angefangen, eine Diät zu machen. Es ging am Anfang auch recht gut, aber es hat dann immer mehr nachgelassen, wo sie dann halt sozusagen die Welt des Internets gesehen hat und somit ist das alles krachen gegangen. Und Waren deine Eltern zu der Zeit zusammen? Wart ihr eine Familie, als deine Mutter gestorben ist? Ja, also meine Mama, die war verheiratet, beziehungsweise mein Papa, hat jetzt eine neue Freundin. Wir waren generell eine Familie. Ich habe 2 ältere Geschwister, die wohnen aber auch schon woanders, die wohnen schon alleine. Ja. Ich wohne ja nun auch alleine. Du wohnst jetzt alleine schon, hast eine eigene Wohnung. Genau, schon seit ich 16 bin, mit Betreuung. Ja. Und es läuft ganz gut. Wie war das denn damals für dich? Das ist ja als Jugendlicher der Horror schlechthin, wenn die Mutter stirbt. Wie hast du das empfunden damals? Also für mich war es ja ein totaler Weltuntergang, weil die Mama, die ist ja grundsätzlich schon das Wichtigste. Also sie trägt dich aus, sie ist für dich da, wenn du krank bist und erst recht in den pubertierenden Jahren, fand ich das eigentlich mehr wichtig, wenn sie da ist, einfach schon so Ratschläge zu geben. Und das war halt einfach nicht. Und sie hat jetzt halt auch nicht erleben können, ey, okay, ich habe eine Wohnung, ich habe meinen Schulabschluss geschafft. Genau, all die Entwicklungen. Genau, und das waren halt auch wichtige Sachen. Wie lange hat es gedauert, bis du wieder ein bisschen so Boden unter die Füße bekamst? Es war so 2-3 Jahre. Also es hat echt gedauert. Einfach schon, weil mich ja auch vieles andere noch mitgenommen hat. Also größtenteils natürlich das mit meiner Mutter. Weil dann das Problem dazu kam, dass mein Papa das auch nicht ganz so vertragen hat. Mhm. Und dann gab es halt auch Stress mit ihm. Und jetzt fängt dann natürlich jetzt auch wieder alles an, sich zu glätten. Und wir verstehen uns wieder alle gut. Mhm. Und jetzt langsam fängt auch alles wieder an, normal zu werden, sage ich mal. Du hast dann die erste Zeit bei deinem Vater gelebt, wahrscheinlich nach dem Tod deiner Mutter? Genau, ich war am Anfang noch in der Klinik gewesen. Dann bin ich wieder zurückgekommen und das war davor eine 4-Raum-Wohnung, die war regelrecht groß. Mhm. Meine Mutter ist ja auch zu Hause gestorben und ich habe es aber zum Glück nicht mitgekriegt. Da war ich im Krankenhaus gewesen und und dann bin ich von der Klinik aus gleich zu meinem Papa nach Hause. Ja. Und daraufhin bin ich dann in die Psychiatrie gegangen. Ja, das heißt, du hast deine tote Mutter nicht gesehen mehr. Nee, und da bin ich auch, wenn ich echt bin, sehr froh drüber. Ich hätte das mit Sicherheit nicht vertragen können. Ja. Und jetzt wohnst du in der eigenen Wohnung, seit wann schon? Seit wann ich die eigene Wohnung habe? Ja. Seit ich 16 bin. Seit du 16 bist. Genau. Jetzt meldest du dich heute zu dem Thema, dass deine Mutter damals gestorben ist, vor 4 Jahren. Erklär das mal genau, warum du heute dazu anrufst. Ich rufe deswegen halt an, weil vieles bei mir fehlt. Ich fühle mich noch sehr unausgefüllt. Da fehlt einfach eine ganz, ganz große Lücke. Weil ich die Wärme einfach nicht mehr hatte. Das war einfach, wie soll ich das sagen? Das ist halt, die Mutter ist was ganz Besonderes. Ja, und, ist halt ein ganz tragender Pfeiler deines Lebens weggebrochen. Ja, genau. Und eine Ersatzmutter zu finden, das ist unmöglich. Sowas habe ich auch gar nicht gesucht. Und jeder natürlich versucht zu helfen, erst recht auch die weiblichen Personen. Aber das ist halt nicht das Gleiche. Ja. Und das ist halt einfach schade. Du bist damals, du hast du gerade erzählt, in die Psychiatrie gegangen und bist eingewiesen worden, wahrscheinlich weil du so mit den Nerven runter warst. Hat dir das geholfen? Ja, ich war sehr mit den Nerven am Ende. Ich habe mich ja letztendlich auch geritzt. Ich war suizidal beschäftigt, sage ich mal. Mhm. Und ich habe es ja natürlich auch eingewilligt. Ich wollte auch diese Hilfe. Und es hat auch schon einiges gebracht, auf jeden Fall. Ich war dann auch so bereit zu sagen, okay, ich gehe in eine therapeutische Wohngemeinschaft, wo ich unter Menschen bin. Mhm. Es sind 13 andere Jugendliche gewesen in verschiedenen Altersgruppen. Und Betreuung 24 Stunden mit Therapeuten. Hast du denn da in dieser therapeutischen Betreuung oder vielleicht auch bei deinen Verwandten, du hast noch Geschwister, sagst du, 2, ne? Genau. Ja, oder bei deinem Vater, hast du so deine Trauer richtig mit jemandem teilen können? Jeder hat für sich sozusagen mehr getrauert. Also das war... Jeder hatte so seinen eigenen Lebensabschnitt sozusagen haben können. Mein Vater war schließlich mit ihr verheiratet, fast 24, 25 Jahre. Mhm. Und meine Brüder, die haben ja auch nochmal ein anderes Verhältnis gehabt. Und ich war ja halt einfach das einzige Mädchen. Ja, also wann hast du denn das letzte Mal mit jemandem darüber gesprochen? Oh, das ist schon etwas her. Irgendwie verdränge ich das manchmal ein bisschen. Also vieles auch... wird auch mit meiner Therapeutin gesprochen. Ich habe immer noch eine, mit der ich immer mal jede Woche rede. Aber da wird das nicht so thematisiert irgendwie. Mhm. Da kommen dann halt so andere Geschichten hoch wie... Vielleicht ist das auch der Fehler, dass du zu wenig Möglichkeiten hast oder vielleicht du dem aus dem Weg gehst in dieser Therapie. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dass du zu wenig darüber sprichst. Ich glaube ja, wenn man über die Trauer, auch wenn die... Wenn sie schon etwas länger zurückliegt, wenn man sich viel austauscht und viel spricht und seine Traurigkeit auch immer wieder formuliert, dass einem das schon etwas weiterhilft. Das bringt natürlich dir die Mutter nicht zurück, das ist mir klar. Aber es hilft ein wenig weiter, als wenn man das alles mit sich selbst ausmacht. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da müsste ich dann, denke ich, mal was ändern. Hast du denn den Eindruck bei deiner Therapeutin, dass die das gar nicht so ernst nimmt, mehr dieses Thema? Ja, sie geht mehr auf meinen Vater ein und mehr so, sag ich mal, was mich betrifft mit, sag ich mal, Männern. Und das ist ja eigentlich nicht der hauptschlaggebende Punkt. Ja. Gehst du denn oft zum Grab deiner Mutter? So oft es geht. Also alleine ist es immer so ein bisschen, also ich bin schon alleine hingegangen, aber ich habe mich da einfach sehr beängstigt auch gefühlt, alleine vor dem Grab zu stehen, weil das Grab sieht dann einfach so mächtig aus. Und deswegen ist es für mich immer viel besser, wenn ein Bruder oder so mitkommt. Mhm. Wie meinst du das? Das Grab sieht so mächtig aus. Na, einfach dieses, ich kann es halt nicht glauben, dass meine Mutter gestorben ist, auch nach den 4 Jahren. Das bleibt mir immer im Kopf hängen, dass das so passiert ist und dass ich das halt auch einfach nicht ändern kann. Und dadurch sieht mir das Grab so mächtig aus. Ich glaube einfach nicht, dass da meine Mutter liegt, dass sie da im Sarg liegt, dass ich sie einfach nicht mehr holen kann. Das ist noch ein bisschen sehr unglaubwürdig. Jessica, ist nur so eine Idee von mir. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn du in der nächsten Zeit doch mal öfters alleine hingehst. Bringst ein paar schöne Blümchen mit, stellst sie auf dieses mächtige Grab, damit das noch ein bisschen versöhnlicher aussieht. Und dann bist du ganz alleine mit deiner Mama vor dem Grab. Und dann kannst du vielleicht auch ein bisschen mit ihr sprechen, wie dir gerade so zumute ist. Vielleicht bringt dir das mehr Realität, dass deine Mutter tot ist, und vielleicht kannst du somit auch den Tod mehr begreifen. So ist das ja ein gruseliger Ort fast für dich, so scheint mir das, wie du es beschrieben hast. Vielleicht wird es irgendwann ein friedlicher Ort, wo du auch wirklich so mit ihr innerlich reden kannst und das auch mit einem guten Gefühl verbinden kannst. Na, ich hoffe es irgendwie, dass ich mit einem guten Gefühl verbinden kann. Also die Beerdigung war ja auch nun das Schlimmste überhaupt für mich. Also gutes Gefühl, verstehe mich nicht falsch, aber dass es zumindest ein tröstliches Gefühl ist und dass du etwas näher wirklich daran kommst, das zu verstehen, dass deine Mutter nicht mehr da ist. Dass ich mich halt verabschieden kann, ja. Genau, ist jetzt so eine Idee von mir. Ich möchte aber sehr gerne, dass meine Psychologin nochmal mit dir redet, die Magdalena, die heute Nacht hier ist. Vielleicht, ich bin sicher, dass sie dir auch noch ein paar ganz gute Ratschläge geben kann. Okay. Ich finde das übrigens ganz normal, auch dass man auch nach so langer Zeit noch so traurig ist. Da ist halt was ganz Wichtiges aus deinem Leben weggebrochen, in einer ganz wichtigen Zeit für dich. Und dass man das nicht so in 1-2 Jahren so vom Tisch kriegt, das finde ich völlig normal, ganz normal. Liebe Jessica, du legst bitte auf und die Magdalena meldet sich gleich bei dir, okay? Okay. Alles Gute von Herzen. Danke, tschüss. So, hier ist Elke. Elke ist 78. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen, Domian. Ja, liebe Elke, schön, dass du da bist. Ja, ich erzähl's mal etwas kürzer. Ich sitze hier in einer Wohnung. Gut. Gegenüber ist ein Haus und das ist so breit schon wie, also die Straße ist so breit, dass nur 2 Autos sich eines hoch und eines runterfahren können. Also so. Eine schmale Straße, eine Gasse. Folgedessen sehe ich in das, ich höre den Domian nicht richtig. Du hörst mich jetzt nicht? Nee, doch. Du musst mich doch. Also, Nein, okay. Ja. Reden wir weiter. Du darfst während des Telefonats nicht ins Fernsehen schauen, das irritiert völlig. Ja, eben, ne? Das habe ich gemacht. Ja, ja. Wenn ich in der Wohnung sitze, im Wohnzimmer, sehe ich auf ein Haus. Ja. Vorgestern ging da das Licht an und aus der Haustür kommt heraus ein splitternackter Mann. Nein. Doch. Aus der Haustür? Aus der Haustür. Der steht nicht einfach vorm Fenster, sondern geht aus der Haustür raus? Nein, ich sitze im Wohnzimmer vorm Fenster. Und der kommt splitternackt aus seiner Wohnung raus, seinem Haus. Und wohin ist der gegangen? Ja, nee, der hat sich da befriedigt und hat mir ein Theater vorgespielt. Ach, der hat gesehen, dass du ihn siehst? Ja, und ich denke, das hat er schon vorher gewusst. Und da wacht er und ich gucke hier raus und denke, naja, machen wir jetzt Theater vor deiner Nase und habe es weiter als lustig oder was weiß ich, verrückt angesehen. Ja. Und dann, das war vorgestern. Vorgestern. Ja. Gestern kommt er raus, genau wieder so splitternackt. Und das war zwar genau um diese Zeit, du angenommen hast, oder angefangen hast zu reden. So, da kommt er raus. Ach so, in der Nacht. Ach so, verstehe. Mhm. Macht wieder seine Selbstbefriedigung. Ja. Und dann kommt er splitternackt zu mir rüber. Zu meiner, ich weiß nicht, ob er in meinem Vorgarten stand oder in der Tür, wo es zu mir geht. Jedenfalls habe ich da schreckliche Angst gekriegt. Mhm. Und wie viele Etagen haben diese Häuser? Wir wohnen beide auf ebener Erde, also ja. Erdgeschoss. Kanntest du diesen Mann vom Ansehen denn vorher schon? Also, natürlich, er sitzt, er wohnt gegenüber von mir, ja. Aber ich habe nie mit ihm gesprochen. Ich habe nur gesehen, wie sie da die ganze Familie nebenbei gesagt, ganz fleißig war, ganz, wenn ich die Scheiben gewischt habe, dann hat sie schon zweimal gewischt. Also, ach so, er wohnt ja nicht alleine, sondern mit Familie. Bitte? Der wohnt ja mit Familie. Ja, wie alt ist er denn? Das weiß ich nicht. Naja, so, du kannst es ja schätzen. Ja, ungefähr vielleicht 30 oder 50 Jahre, ich weiß es nicht. Ein Unterschied, 30 oder 50, na okay. So, jetzt sind da so schlimme Sachen passiert. Eigentlich muss man da die Polizei rufen. Habe ich getan. Ah, und? Und die haben sie auch, die haben den Mann, der war vor meiner Tür, der ist weggelaufen, aber sie haben ihn eingefangen. Die haben den eingefangen nackt? Ja. Sehr gut. Also haben ihn auf frischer Tat ertappt sozusagen. Genau. Also erstens habe ich mich sehr darüber aufgeregt. Der Schock, dass er zu mir kam, war doch einigermaßen. Also er kam in deinen Vorgarten rein. Ja. Glaubst du, dass er noch weiter wollte? Ans Fenster, an die Tür? Ja, davon bin ich. Ja, das war bei mir so. Der kann doch jetzt nicht reinkommen. Auch wenn ich ihn da bei seiner nackten Selbstbefriedigung beobachtet habe. Aber zu mir soll er doch nicht kommen. Also, ich bin 78 Jahre. Hast du dann sofort die Polizei angerufen? Ja. Ja. Und die haben ihn auch noch gefangen. Ich habe, das ist soweit so gut. Mhm. Bloß jetzt sehe ich, dass die ganze Familie heute nicht ein einziges Mal aus dem Haus gekommen ist. Mhm. Die ist nicht aus dem Haus gekommen, die Familie. Nein, und die war eh so fleißig und so ordentlich. Ja, und vielleicht schämen die Leute sich jetzt, die Familie. Nee, aber jetzt erzähl mir mal, was wird da mit diesem jungen Mann jetzt oder älteren Mann jetzt einfach gemacht? Der ist bei der Polizei, der wird eine Anzeige kriegen. Und dann wird da irgendeine Strafe fällig. Ich werde von der Sache nichts mehr hören. Es kann sein, dass die Polizei dich nun mal als Zeugin bittet auszusagen. Das kann schon sein. Das halte ich für möglich, ja. Weil du bist ja, oder haben es andere Leute auch noch gesehen? Das weiß ich nicht. Ah, sicher, bist du eine wichtige Zeugin. Du kannst ja jetzt genau beschreiben, was er gemacht hat und wie oft er es gemacht hat. Ja. Bist du bereit dazu, eine Aussage zu machen? Natürlich, ja. Natürlich. Ich habe, aber es würde mich jetzt auch irgendwie ein bisschen schrecken, wenn er jetzt mit seiner Familie Krach kriegt. Naja, sagen wir mal ein bisschen zu Recht, aber was macht er sowas auch? Die Frau wird ja entsetzt und geschockt sein, wenn die das jetzt erfährt. Warum macht er solche perversen Sachen, fragt man sich. Ne, das und da wäre ich, wenn ich seine Familie wäre, seine Frau, wäre ich noch nicht gerade sehr erfreut. Das glaube ich hundertprozentig. Kennst du denn diese Familie eigentlich schon länger vom Sehen? Also wir wohnen uns schon 6 Jahre gegenüber, aber ich weiß noch nicht mal, wie sie heißt. Nach 6 Jahren macht er so ein Mist. Das ist ja unglaublich. Ja, ich weiß halt nicht. Ja. Liebe Elke, die Sendung ist jetzt gleich rum. Ja. Wir sind ja fertig mit dem Gespräch. Ja, wir sind soweit fertig. aber noch ein Satz. Ja. Ich habe mich vergangene Nacht unwahrscheinlich erschrocken konnte kaum schlafen, weil immer wieder die Gedanken dahin kommen. Aber... Ecke, ich muss was machen. Alles Liebe wünsche ich dir. Alles Liebe. Tschüss. In der Technik, heute Nacht, Benjamin Vlies. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, langes Wochenende. Wir sind wieder da in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.